Eine Veranstaltung zum Welttag von AIDS gab es am 1. Dezember im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang. Daran beteiligten sich die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und der benachbarten Einheiten, der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation, der ständige Koordinator der UNO und ständige Vertreter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und weitere Mitglieder der Vertretungen der internationalen Organisationen und der ausländischen diplomatischen Vertretungen in der TVJK. An diesem Tag fanden in den Propagandahallen für Gesundheitspflege in der Hauptstadt und allen Bezirken die intensiven Agitationen für die Vorbeugung gegen AIDS statt.